Der Tag, an dem sie versuchten, mich zu ruinieren und den Menschen, die mir wichtig sind und die ich liebe, unglaublichen Kummer zugefügt haben, hat sich vor kurzem gejährt. Ich frage mich, wie sie ihn verbracht haben. Sie wissen, dass ich ihre stammelnd vor Gericht hervorgebrachten Entschuldigungen nicht akzeptiere. Sie verletzen Menschen, die ihnen nahestehen und die ihnen vertrauen. Und manchmal töten sie auch. Und sie lügen. Sie haben mich und mein Team angelogen. Sie haben Frau T. angelogen. Sie haben ihre Frau angelogen, ihre Tochter, ihre vielen anderen, teils namenlosen Opfer. Und die arme Frau M. wäre ihr nächstes Opfer gewesen. Hätten Sie auch gerne die Panik in den Augen dieser hilflosen, gutgläubigen, schwer belasteten Frau gesehen, die sich niemals gegen Sie hätte wehren können? Ja, K., hätte Ihnen das Spaß gemacht? Hätte Sie das erst richtig auf Touren gebracht? Ihnen war völlig bewusst, wie Sie mich verletzen und dauerhaft schädigen. Sie haben nämlich über 4 lange Jahre nichts anderes gelernt. Sie haben es gewusst und beabsichtigt. Also entschuldigen Sie sich nicht. Das war doch genau das, was Sie wollten. Mal wieder eine Frau zutiefst demütigen und zerstören. Ihre Entschuldigungen sind gelogen, so wie sie immer gelogen war. Brief an den Täter. Protokoll einer Geiselnahme. Ein Feature von Roswitha Kraus. Die antisoziale Persönlichkeit. Mangel an Empathie. Keine Reue. Kein Schuldbewusstsein. Der hat es ja jetzt fertig gekriegt und so mein Leben so durcheinander gewirbelt, dass da kein Stein mehr auf dem anderen war. Und für ihn ändert sich ja nichts. Er sitzt halt weiter im Knast, kriegt 3 Mal am Tag das Essen serviert, alles gut. Und ich dachte, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich möchte ihm einen Brief schreiben, der ihm wehtut. Gefängnispsychologin Susanne Preusger, Leiterin der Abteilung für Sozialtherapie in der JVA Straubing. Zur Zeit der Geiselnahme 49 Jahre alt. Ja, na klar hatte ich Rachefantasien. Ich hatte Fantasien, also die möchte ich jetzt gar nicht ausführen hier, klar hatte ich die. Natürlich wollte ich diesen Mann leiden sehen. Mittlerweile ist das deutlich in den Hintergrund getreten, also eigentlich ist er mir jetzt egal. Ich vergebe ihm das nicht, verzeihe ihm das nicht, habe ich auch nicht vor, das jemals zu tun. Aber dieses ganz, ganz lebendige Visualisieren von, was man denn alles so mit ihm macht, also das ist lange Zeit weg. Und ich finde auch Rachegefühle, das ist nichts Schönes. Also ich bin froh, dass ich die los bin. Ich bin sie sicherlich auch über diesen Brief losgeworden, den ich ihm geschickt habe. Kurz Manual für den polizeilichen Umgang mit psychisch auffälligen Personen. Die antisoziale Persönlichkeit. Merkmale. Egozentrisch, grandios, keine Angst, gefühlsarm, unbeherrscht, reizbar, impulsiv, extrem gewalttätig, lügen, betrügen, manipulieren. Von seinen anderen Opfern hat er ja nie mehr irgendwas gehört. Sein letztes Opfer war tot, die anderen dann die sind doch nicht, die eine Frau ist nicht zur Verhandlung gekommen und so. Ich dachte, ja gut, jetzt ist mal Zeit, dass er auch nochmal so eine Rückmeldung kriegt. Ich habe dann diesen Brief geschrieben an ihn. Der ist ja nicht lang. Das Schreiben hat mich mehrere Tage gekostet, weil es mir wichtig war, auch so zu formulieren, dass jeder Satz sitzt. Ich wollte den Brief so schreiben, dass er ihn nie vergisst und wenn er ihn wegschmeißt, immer im Kopf hat. Ja, dann habe ich den Brief geschrieben, hingeschickt und dann wurde er nicht ausgehändigt. Na, und wir haben dann die Aushändigung des Briefes gerichtlich erstritten. Vorstrafen von Roland K. Seit seinem 13. Lebensjahr wiederholt Sexualdelikte. Einmal tötet er sein Opfer. Zum Tatzeitpunkt 25 Jahre in Haft in der JVA Straubing. Seit 4 Jahren in Sozialtherapie bei der Psychologin Susanne Preusger. Mehrere Gutachten heben Erfolge hervor. Beurteilungsbogen vom 12.03.1990. Der Gefangene wird als beherrscht, untadelig, ruhig und diszipliniert beschrieben. Er sei höflich, sparsam, verträglich und bescheiden. Der Haftraum sei sehr sauber und stets aufgeräumt. Aus der Personalakte Band 3, Stand 1999 bis 2000. Der Gefangene ist gleichbleibend ruhig und ausgeglichen. Er hält sich in allem sehr zurück und arbeitet gern. Er erkennt Autoritäten an und ist anstaltserfahren. Er imponiert als Einzelgänger. Verbindungen außerhalb der Anstalt bestehen nicht. Süddeutsche Zeitung vom 9.04.2009. Justizvollzugsanstalt Straubing. Es gilt als das sicherste Gefängnis in Bayern. Berührungsempfindliche Zäune registrieren jeden Ausbruchversuch. Radaranlagen kontrollieren auch in der Nacht jede Bewegung auf dem Gelände. Und schließlich dürfte die 6 Meter hohe Mauer jedem Fluchtversuch ein Ende bereiten. Doch so sicher das Hochsicherheitsgefängnis seine Schwerverbrecher vor der Gesellschaft abschirmt, so angreifbar ist die Anstalt nach innen. Die Strategie während der Tat war genau: nicht schreien, nicht laut werden, nicht nervös machen, nicht bewusstlos werden, ganz, ganz wichtig, Luft kriegen, nicht hyperventilieren. Also ich war unglaublich konzentriert und ja, vielleicht kann ich es in das Bild kleiden. Wenn man Auto fährt, so auf der Autobahn, sagen wir mal so mit 160, linke Spur oder 180 oder so, und irgendwas passiert. Ne? Irgendwas, ein LKW schert aus oder. In dem Moment kriegt man auch so einen Tunnelblick. Reagiert und will dann nur raus aus der Situation. Sehr wachsam. So war das, nur eben über diese langen Stunden. Ganz und gar fokussiert auf, ich will hier überleben. Also ich hatte solche Gedanken wie, es kann doch nicht sein, dass du in so einem erbärmlichen Büro, in einem erbärmlichen Knast, durch die Hand eines erbärmlichen Menschen, eigentlich noch viel zu jung, jetzt stirbst. Was ist das für eine Art von Abgang? Er reißt an der Befestigung der Jalousie. Er will sie runterlassen, die weiße Jalousie mit den schmalen Lamellen. Seit fast 5 Jahren hängt sie vor diesem Fenster. Runtergelassen habe ich sie noch nie. Er reißt und zerrt. Irgendetwas an der Befestigungsvorrichtung gibt nach. Die Jalousie hängt schräg im Fenster. Er zerrt. Erst in die eine, dann in die andere Richtung. Auf der Fensterbank steht ein Foto in einem schmalen Holzrahmen. Die Jalousie wird auf diesen Rahmen fallen. Das lässt sich gar nicht verhindern. Das Bild wird kippen, umfallen, vielleicht auf den Boden. Von dem Augenblick an, wo der Täter den Plan gefasst hat und eine ganz bestimmte Strategie hatte, sein Opfer in seine Gewalt zu bringen, hatte das Opfer eigentlich keine Chance mehr. Also in dem Augenblick, in dem er die Türe zudrückt und mit dem Messer auf sie losgeht, ist sie ohnmächtig und, wie sie selbst sagt, und das ist sehr gut nachvollziehbar, von Angst so besetzt, dass sie auch nicht in der Lage ist, irgendwelche psychologischen Strategien zu entwickeln, die es für solche Situationen auch kaum gibt. Er zerrt weiter. Erst in die andere, dann in die eine Richtung. Lieber Gott, lass das Bild nicht umfallen. Lieber, lieber Gott, bitte, bitte, bitte, gib mir ein Zeichen. Mach, dass das Bild stehen bleibt. Dann schaffe ich es. Hält es um? War es das für mich? Dann werde ich hier in diesem Raum sterben. Bitte, bitte, bitte, gib mir ein Zeichen, lieber Gott, bitte. Lass, dass das Bild stehen bleibt, bitte. Lass es nicht umfallen. Gib mir doch bitte dieses Zeichen. Lass mich doch nicht ganz alleine, bitte. Er zerrt. Die Jalousie bewegt sich, gibt nach. Er zerrt weiter. Sie kracht runter. Erst auf das Bild, dann auf die Fensterbank. Der Holzrahmen kippelt bedenklich. Bitte, bitte, bitte nicht. Das Bild bleibt stehen. Auf der Fensterbank. Dahinter die weißen Lamellen der Jalousie. Susanne Preusker, 7 Stunden im April. Geschichten vom Überleben. Wir wissen ja aus der Vorgeschichte des Täters, aus dem Morddelikt, das er damals gesetzt hat, dass die Vorstellung, es könnte jemand bei der Türe hereinkommen oder die Frau hat vielleicht ein Rendezvous ausgemacht mit jemandem anderen, und jetzt beginnt sie zu schreien, ihn in Panik versetzt hat und dass das der eigentliche Grund war, warum es zum Tötungsdelikt kam. Also insofern war das Opfer, die Therapeutin, schon gut beraten, nicht allzu großen Widerstand dem Täter entgegenzusetzen. Das wäre vielleicht für sie noch gefährlicher geworden. Professor Wolfgang Berner, Psychoanalytiker. Er war natürlich viel stärker als ich, größer, durchtrainierter Mann. Er hatte mehrere Vorteile, waren auf seiner Seite. Er war vorbereitet, ich nicht. Er war Kraftsportler, ich nicht. Er hatte Erfahrungen damit, Frauen zu überwältigen. Er war mir in vielen Punkten überlegen, körperlich und sicherlich aufgrund der Vorbereitung auch psychisch. Wenn jemand in einer forensisch-psychiatrischen Abteilung arbeitet, gerade in einer, die unter Hochsicherheitsbedingungen arbeitet, dann ist einem eigentlich bewusst, dass man hier auch Gefahr läuft, Übergriffen ausgesetzt zu sein. Bis hin zu Vergewaltigungen, bis hin zu Geiselnahmen, bis hin im schlimmsten Fall zu Tötungsdelikten. Michael Osterheider, Gerichtsgutachter, Professor für forensische Psychiatrie. Also am Anfang war ich also sowas von naiv, auch was diese Hab-Acht-Haltung angeht. Das treibt mir heute noch den Angstschweiß auf die Stirn, wenn ich drüber nachdenke. Ja, so ich bin da so irgendwie mehr oder minder fröhlich pfeifend über den Zellengang marschiert und fühlte mich sicher wie in Abrahams Schoß. Habe auch nie, also gerade am Anfang, nie so in Erwägung gezogen, dass dass es eine gefährdende Situation ist. Verdrängung hat ja manchmal auch was Gesundes. Wenn Sie jeden Tag in eine Einrichtung gehen, wo Sie an der Pforte schon durchgeschleust werden durch verschiedene Sicherheitssysteme, werden Sie auch jeden Tag darauf aufmerksam gemacht, dass Sie jetzt in irgendeine Einrichtung gehen, wo Sie erstmal 10 Minuten brauchen müssen, um 3 Schleusen zu durchlaufen. Und wo Ihnen natürlich auch klar sein muss, hier können gefährliche Dinge passieren. Andererseits suggerieren solche technischen Dinge natürlich auch Sicherheit. In Straubing war es so, ich hatte einen Alarmknopf unter meinem Schreibtisch. Und ich bin da auch da ab und zu mal mit dem Knie dran gekommen, speziell wenn ich höhere Schuhe anhatte, dann so gegen, kam sofort Hilfe. Ich hatte immer so den Standpunkt, du musst halt auf dich selber aufpassen, klar, du musst immer wachsam sein, aber wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, sind die Kollegen da. Dann ist überall Personal und dann gibt es Bewegungsmelder und dann gibt es Personenüberwachungsanlagen. Mitarbeiterinnen in solchen Kliniken tragen in der Regel solche Systeme. Das heißt, wenn die attackiert werden, dann steckt das sofort Signal, das wird weitergeleitet in alle anderen Flure, dann ist dann auch jemand da. Also auch diese technische Sicherheit suggeriert auch Sicherheit, die real vielleicht gar nicht so da ist. Und je länger jemand in solch einer Einrichtung arbeitet, desto eher stumpft er auch ab. Das war am Abend dieses 7. April. Ich habe Dienstschluss gemacht, ein klein bisschen eher als sonst, weil ich in der Stadt ein Hotel buchen sollte und wollte. Und auf dem Weg zum Hotel habe ich dann meine Frau angerufen, also im Handy. Und ich weiß noch, dass ich erst ziemlich lange klingeln lassen musste, das war ungewöhnlich. Und dann ging eine Beamtin ran. Und die dann so den Klassiker mit Hand auf die Muschel und irgendwas geflüstert hat und so weiter, dass man jetzt mit meiner Frau nicht sprechen könne. Das sei jetzt schlecht, da sei was passiert und so. Wolfram Preusker, Jurist und Ehemann des Opfers. Ich saß dann beim Türken, die haben ja dann gerne solche Bildschirme in der Ecke hängen und da lief auf N24 dann schon das Spruchband. JVA-Angestellte hieß es, Angestellte in Straubing als Geisel genommen und so. Dachte ich noch kurz, naja, vielleicht ist es ja nicht meine Frau, weil die ist ja Beamtin und so. Also man versucht da natürlich auch mental zu fliehen aus dieser Unausweichlichkeit. Er saß ein wegen Mordes, also Vergewaltigung mit anschließendem Mord. Und hatte aber eine endlos lange Vorstrafenliste, immer Sexualdelikte. Das fing im Prinzip an, so mit dem 13., 14. Lebensjahr und zog sich dann so weiter. Und er kam zur Behandlung auf unsere Abteilung aufgrund der damals gültigen Gesetzeslage. Ne? Also so Sexualstraftäter, Freiheitsstrafe von mehr als 2 Jahren. Ergo ist ihm eine sozialtherapeutische Behandlung anzubieten. Die Behandlung selber lief zäh. Es war sehr schwierig mit ihm. Aber wir haben sehr wohl eine positive Entwicklung gesehen, ne? Beurteilungsbogen 2006. Der Gefangene kämpft täglich um ein ausgeglichenes Auftreten, schwankt aber bisweilen zwischen überfreundlich und nervös sowie etwas pampig und fordernd. Bei Ablehnung sowie Maßregelung fällt es ihm schwer, Ruhe zu bewahren. Bei gewonnenem Vertrauen öffnet er sich öfter. Dabei ist er aber jederzeit vertrauenswürdig. K. knebelt mich mit einem Schal. Er bindet den Schal zunächst um meinen Hals und über den Mund. Dann drückt er auf meinen Kiefer und öffnet mir gewaltsam den Mund um den Schal ganz tief hineinzuschieben. Ich habe panische Angst zu ersticken, keine Luft mehr zu bekommen. Mir wird schlecht und schwindelig. Ich weiß, dass sein letztes Opfer an seiner Knebelung erstickt ist. Ich bin sicher, gleich zu sterben. Ich habe Angst, mich übergeben zu müssen und an meinem Erbrochenen zu ersticken. K. zeigt mir eine weitere Kleberflasche, einen Plastikbehälter mit einer langen, sehr dünnen Kanüle. Er sagt, damit könne man direkt in die Venen spritzen. Er sagt, wissen Sie, was das bedeutet? Wir haben uns gesiezt, die ganze Zeit. Und ich weiß noch, dass mich das auch unter dieser während des Hartablaufs unheimlich irritiert hat, dass er die ganze Zeit beim Sie blieb. Also ich sowieso. Aber, ja, wie soll ich sagen, also ich habe irgendwann mal gedacht, was so bewusst gedacht habe, weiß ich, aber so hat es sich für mich angefühlt, so nach dem Motto, eine Nutte sieht man doch nicht. Das fand ich extrem widersprüchlich. Einmal blitzte es auf, was ist eigentlich, wenn meine Frau da stirbt? Da habe ich nur den Kopf geschüttelt und also da habe ich kurz mit dem lieben Gott gesprochen. Ich habe gesagt, das tust du nicht, das tust du nicht. Wie mit so einem Kumpel, das tust du nicht. So habe ich den Kopf geschüttelt. K. dringt schätzungsweise 20 Mal in unterschiedlichsten Positionen gewaltsam und ungeschützt vaginal in mich ein. Von hinten und von vorne, auf dem Fußboden, auf dem Schreibtisch. Ich muss mich auf ihn setzen, auch auf einem Stuhl. Er knetet meine Brust so sehr, dass es schmerzt. Er leckt mindestens 4-mal an meiner Scheide. 2-mal muss ich ihn manuell stimulieren. Er brüllt mich an. Helfen Sie mir doch mal. Ich muss auf dem Rücken liegend meine Beine auf seine Schultern legen. Er dringt sehr tief in mich ein. Ich habe große Schmerzen. Es geht bei sexualisierter Gewalt nicht primär um Sexualität. Es geht um Macht. Es geht um auf die Knie zwingen. Es geht um Entwürdigen. Es geht um fertig machen. Und wie fertig das Opfer hinterher sein soll, das entscheidet der Täter manchmal vorher, sehr häufig aber währenddessen. Michaela Huber, Traumatherapeutin. Ich glaube, dass niemand daran denkt, wenn ein Mann eine Frau gefangen hält, im Gefängnis, schon gar eine Mitarbeiterin, dass der es auf Vergewaltigung abgesehen hat. Die meisten Leute denken, der nimmt Geiseln, weil er sich einen Vorteil erhofft, nach dem Motto, ich erpresse die jetzt und die stellen mir ein Fluchtfahrzeug, die werden mir Geld geben und ich komme hier raus. Häufig sind das ja auch sehr impulsive Täter, die solche Geiselnahmen machen. Manchmal haben sie es gar nicht richtig geplant, manchmal haben sie es geplant. Und sehr häufig sind es ja männliche Mitarbeiter, die als Geiseln genommen werden. Es ist selten, dass in einem Hochsicherheitsgefängnis für Schwerstverbrecher Frauen gefangen genommen werden. Aber man hätte es wissen können. Vergewaltigung ist ein gigantisches Thema und gleichzeitig ist es ein absolutes Tabu. Herr P. ruft an und fragt, ob mit mir alles in Ordnung sei. Ich sage in Todesangst, ja. Diese Frage stellt mir Herr P. im Laufe der Zeit mehrfach. Ich sage trotz Nacktheit und trotz der Vergewaltigungen, die vielleicht noch weitergehen, immer ja, um K. nicht zu provozieren. Ich bin mehrfach am Rande der Ohnmacht und habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich weiß, dass ich eine Ohnmacht um jeden Preis verhindern muss, um mein Leben zu retten. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich zittere, habe Todesangst und kämpfe gegen die Ohnmacht an. Wie ist zu erklären, dass der wegen mehrfacher Sexualdelikte und Mordes inhaftierte Täter über ein Messer, ein Klebeband und einen Sekundenkleber verfügen, und damit das Opfer bedrohen und fesseln konnte? Aus welchen Gründen ist die JVA zwar von mehreren hundert Polizeibeamten umstellt worden, obwohl es keinerlei Anzeichen für einen Ausbruchsversuch gegeben hatte, ein Zugriff auf den Täter aber weder erwogen noch versucht worden? Der Abgeordnete Franz Schindler an die Präsidentin des Bayerischen Landtags. Schriftliche Anfrage zur Geiselnahme in der JVA Straubing. Die haben großflächig Straubing abgeriegelt. Na, und eigentlich bin ich unter der Billigung, um es mal ganz böse zu sagen, mehrerer Hundertschaften, ne, da 7 Stunden lang vergewaltigt worden. Ne, und die standen ums Rund, haben die Straßen abgesperrt. Also wollen wir nicht die Polizei vergessen dabei. Ne. Ganz doll verraten fühle ich mich von meinem Dienstleiter und von dieser Sicherheitsabteilung in der JVA, ne, die immer gesagt haben, wir haben alles im Griff. Hatten sie nicht. Na, und ach, jetzt komme ich echt ins Erzählen. Also es war ja auch nicht, also ein halbes Jahr vorher ist ja ein Gefangener in Straubing abgestochen worden durch Mitgefangene. Ne? Das vergisst man auch ganz gerne wieder. Also die haben einfach unglaublich rumgeschlampt. Die Schwierigkeit bei solchen Dingen ist ja immer, wie kann ich das Opfer am besten schonen? Und wie Sie wissen, ja aus den Geiselnahmen überhaupt, dass ein nervöses sofortiges Eingreifen von besonders geschultem Personal oft zum Tod von vielen Geiseln führt, sodass man eher die Tendenz betreibt, dass man eher versucht, den Geiselnehmer zu ermüden und dann in einem Augenblick, wo eine gewisse Ermüdung eingetreten ist, ihn zu überwältigen. Also ich war mit diesem Mörder und Vergewaltiger da in dem Büro und alle dachten irgendwie, ja, wir weiß auch nicht, ne, wir unterhalten uns aufs Netteste oder so. Es ist keiner auf die Idee gekommen, dass der mir was tun kann. Es gab keine vernünftige Verhandlung mit dem Täter. Es gab diesen Psychologen, den Kollegen von mir, der mit dem Täter verhandelt hat. Der hatte eine Ausbildung als Erstsprecher, hatte aber überhaupt keine Erfahrung mit diesen Situationen. Die Polizei hat keinen erfahrenen Verhandler ans Telefon gelassen. Zu dem Tatzeitpunkt waren seine Akten beim Gutachter. Und dieser Gutachter soll angerufen haben in der Anstalt und sagen, soll ich kommen, soll ich helfen? Ich habe den Fall gerade deutlich auf dem Schirm. Nö, brauchen Sie nicht. Die Polizei kam nicht auf die Idee, die Lage aufzuklären. Also die hätten natürlich da ein Mikro unterlassen können oder eine Kamera oder so. Ne? Und wenn die gewusst hätten, wie mein Zustand war, hätten sie vielleicht auch anders verhandeln können. Und das ist auch mein Vorwurf. Also ich werfe der Polizei nicht vor, dass die nicht reingegangen sind in das Büro, weil das wäre sicherlich nicht ungefährlich für alle Beteiligten, so auch für mich gewesen. Die haben gesagt, gut, jetzt wird ein bisschen mit dem telefoniert und ansonsten wollen wir mal warten, bis er aufgibt. Aber die haben nicht wirklich dran gedacht, was der mit mir macht. Die sind nicht mehr auf die Idee gekommen. Wenn ein Sexualmörder eine Frau da hat, dann wird er sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, er wird getriggert, wie wir sagen. Allein die Fähigkeit, dass er sie jetzt in seiner Gewalt hat, wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sein altes Verhalten auslösen. Da legen die ihr normales Alltags-Ich ab und sind dann der Kerl, der sich nimmt und der Spaß daran hat und der die Frau unterwerfen will und der das auch möchte und dem noch was einfällt und noch was einfällt. Wie er sie entwürdigen, entwerten, fertig machen, nehmen, sich entladen und immer wieder sozusagen sein Penis ist seine Waffe. Er schießt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis sie so richtig fertig ist. Und das kann auch sein, dass er es bis zum Tode macht, dass er dann nicht mehr aufhört, dass er, wenn er Blut sieht zum Beispiel, weil er sie verletzt hat, etwa mit Messer, mit Schnitten, dass er Lust hat, mehr Blut zu sehen, dass er Wunden vergrößert, dass er Gegenstände nimmt, um die Wunden zu vergrößern, dass er in eine Raserei gerät, wie wir es zum Beispiel erlebt haben bei diesen spontanen Rasereien, die diese Männer in Delhi hatten, als sie die junge Studentin erst vergewaltigt haben, dann haben sie wirklich mit Gegenständen zerfetzt, buchstäblich, und haben sie dann aus dem Bus geworfen. Das war ihr äußerster Triumph. Die sind völlig außer sich geraten. Frage, warum hat er es getan? Es ging ihm um Demütigung, nehme ich an. Und es ging ihm um den Akt des Vergewaltigens. Und er hat aufgegeben oder ist dem Gedanken näher getreten, aufzugeben, als er mit den Vergewaltigungen durch war. Also als er auch körperlich, ist jetzt sehr, sehr intim, aber als er also körperlich nicht mehr imstande war, weiter zu vergewaltigen. als er mit mir fertig war. Es ist nichts mehr zu tun gehabt mit mir für ihn. Die Tat als solche ist mir von Anfang an sowohl in der Schilderung der Ermittlungsbeamten, die sozusagen da interveniert haben, als auch in den Aussagen von Frau Preusker als geplant erschienen. Der Täter war offensichtlich in der Lage, in dem Arbeitsbetrieb, wo er tätig war, Werkzeuge zu basteln, mit denen man Menschen bedrohen kann, die geeignet sind, eine Geiselnahme zu bewerkstelligen. Also da ist an dieser Stelle schon das erste Sicherheitsproblem offenkundig geworden. Das nächste Sicherheitsproblem hat aufgrund meiner Außensicht, die ja möglicherweise dann doch eine deutlich objektivere ist als die Innenansicht, etwas damit zu tun, dass der Täter ohne Probleme in einer offensichtlich auch möglicherweise schon vorerkennbaren Anspannungssituation die Therapeutin aufsuchen konnte, ohne dass möglicherweise eine zweite Person dabei gewesen wäre. Gegen 17.10 Uhr. Ich erinnere mich an die Uhrzeit, weil ich um 17.30 Uhr einen privaten Termin hatte. Kommt K. in mein Büro und sagt, er möchte mit mir sprechen. Ob ich morgen oder am Donnerstag da sei. Ich sage ihm, im Moment hätte ich keine Zeit und an den nächsten beiden Tagen sei ich voraussichtlich sehr beschäftigt. Ich würde aber versuchen, einen Gesprächstermin einzurichten. Ansonsten stünden sein Coach, der Bedienstete O, sowie mein Vertreter zur Verfügung. K. steht in der Tür. Diese ist angelehnt. Und er macht keine Anstalten, mein Büro zu verlassen. Ich bitte ihn erneut, nun energischer, mit Hinweis darauf, ich müsse nun wirklich gehen, mein Büro zu verlassen. K. wirkt immer noch unauffällig. Trifft es zu, dass der sogenannte Erstsprecher entgegen einer polizeilichen Dienstvorschrift während der 7-stündigen Geiselnahme nicht ausgetauscht worden ist? Dass er über keinerlei Erfahrungen in Verhandlungstaktik verfügt und die lebensbedrohliche Lage des Opfers falsch eingeschätzt und nicht bemerkt hat, dass die Forderungen des Täters keinen Sinn ergeben haben? Trifft es weiterhin zu, dass den eingesetzten Sicherheitskräften bis zum Ende der Geiselnahme nicht bekannt war, dass der Täter auch seine früheren Opfer gefesselt, geknebelt und mit einem Messer bedroht hatte? Der Abgeordnete Franz Schindler an die Präsidentin des Bayerischen Landtags. Wenn es in solch einer Einrichtung, sei es eine forensisch-psychiatrische Klinik, sei es eine JVA zu einer Geiselnahme kommt, dann sollte die möglichst nach 1 bis 1,5 Stunden beendet sein. Hier haben wir, glaube ich, eine Geiselnahme gehabt, die insgesamt fast 7 Stunden gedauert hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein Unding. Und üblicherweise, und das ist das, was ich am problematischsten finde in der ganzen Situation, ist es so, dass es in den Einrichtungen ein Codewort gibt. 2, 3 Codeworte, die das Opfer möglicherweise einbringen kann, die der Erstsprecher einbringen kann und die dem Täter nicht bekannt sind. Wenn man zum Beispiel hätte vermittelt wollen nach außen, der Frau Preußerer geht es sehr, sehr schlecht, weil zum Beispiel sexuelle Übergriffe erfolgen und der Täter eine Waffe hat, dann muss man das nach außen kommunizieren. Das hätte nur Frau Preußerer kommunizieren können in dem Fall. Und sie verfügt aber nicht über die Codeworte, weil das nicht Usus war in der Einrichtung. Also man hätte mit Codeworten in dem Augenblick, wo der Erstsprecher, der sogenannte Erstsprecher, sage ich jetzt nochmal kritisch, mit unzureichender Ausbildung, Frau Preußerer am Telefon gefragt hat, wie geht's dir? Ich glaube, die haben sich geduzt. Und die sagt, gut. Und darauf baut, das waren auch Aussagen teilweise bei Gericht, die weitere Strategie auf, dann ist das natürlich Hanebüchen. Was soll die schon sagen in Gegenwart eines Mannes, der sie bedroht und wo sie in Todesängsten ist? Also die Antwort hätte sein müssen von Frau Preußerer, mir geht es so und so. Oder ich denke gerade an den und den. Irgendetwas, was vorher vereinbart worden wäre, was sozusagen auch einmal im Monat gewechselt wird, solche Codewörter werden gewechselt, die gab es ganz offensichtlich nicht. Aus anderen Quellen habe ich sehr wohl gehört, dass es in Polizeikreisen sehr diskutiert wurde und dass es dort eigentlich auch so Meinungen gibt, die ganz klar sagen, dieser Einsatz, das war unter aller Kanone, ging gar nicht. Aber gut, ne, wer da inoffiziell wem was erzählt, ist die eine Seite, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die andere. Was ich eben schlimm finde, ich wäre schon beruhigt gewesen oder getröstet gewesen, wenn mir jemand mal gesagt hätte, tut mir leid, ist nicht gut gelaufen, tut uns einfach leid. Dann wäre ja gut gewesen, ne? Aber was ich halt so gehört habe, war alles hochprofessionell, alles ganz klasse. Da waren mehrere Kollegen von meiner Frau und einer kam so auf mich zu und das weiß ich nicht, das war mein erster Eindruck, der kondolierte mir so, also wie bei einer Beerdigung. Ja. Und da war ich so eine Mischung aus bestürzt und aggressiv, muss ich sagen, weil ich sah sie dann so im Hintergrund sitzen auf einem Sofa, sah grauenvoll aus, völlig zerschlagen, zerschunden. Ja. Also auch im Gesicht, ein Messerschnitt im Gesicht, so am Mund. Und Blut so abgewischt zwar, das hat man gesehen, aber dann mit so einem orangenen Schleier, ja, wie man halt Blut mal so abwischt irgendwie. Ich meine, ich habe es auch gerochen. Ich habe dieses Blut auch gerochen, wie Eisen. Unter solchen Stresssituationen haben sie natürlich Adrenalinausschüttung ohne Ende. Sie haben alle möglichen anderen Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Und ich denke, das erklärt auch dieser völlige Zusammenbruch im Anschluss. Also ich habe ja die 7 Stunden durchgehalten und danach war aber auch Schluss, was ja so weit ging, dass ich dann diesen Filmriss habe. Ja, ich war also völlig entkräftet, psychisch, körperlich. Es war so, dass ich alle Kräfte mobilisiert habe in diesen Stunden und danach war halt nichts mehr da. Sie hat ja immer sehr geschluchzt zwar und hat ganz leise geredet, das vor sich hingestarrt immer, also sie hat fast keinen Augenkontakt aufgenommen. Aber sie war nicht jetzt in einer total anderen Welt. Sie war schon da, ja, ich sage jetzt ganz platt, traumatisiert, ja, so ist es dann. Sie hat sowieso Wortschwall alle paar Minuten gehabt, kurz. Da hat sie dann gesagt, hat mich stundenlang vergewaltigt. Das hat sie dann immer wieder gesagt. Das war natürlich hart zu ertragen. Und meinem Stiefsohn ging es genauso. Er saß halt auch daneben, hat gedacht, er träumt. Aber meine Frau, die saß halt da, in sich zusammengesunken. War immer noch diese körperlich große Frau, aber also beschädigt, verletzt. Sie war einfach verletzt und konnte das selber nicht fassen. Das war so die Aura, die sie hatte. Sie konnte selber nicht fassen, was da eigentlich passiert ist. Also unmittelbar an die Zeit danach und die Reaktion der Leute erinnere ich mich nicht, weil ich habe einen Filmriss, der geht so ungefähr von, als ich rausgekommen bin, also 1 Uhr nachts bis, das war ja Dienstag auf Mittwoch, die Nacht bis Donnerstag, Nachmittag, Mittag, habe ich nur so einzelne Bilder und was mir andere erzählt haben. Als ich dann hier war, so ab Donnerstag, da fand ich es, diesen Schutz extrem hilfreich. Also ich saß hier halt rum, habe ins Nichts gestarrt und mein Mann und mein Sohn haben organisiert, also dass ich esse, dass ich schlafe. Die haben dafür gesorgt, dass ich nicht ans Telefon gehen musste, dass die mich so abgeschirmt. Das war extrem hilfreich. Man muss sich diese Zeit, das sind wieder diese Wochen und Monate unmittelbar nach dem Überfall, so vorstellen, dass wir die meiste Zeit geschwiegen haben. Und dann gab es, keine Ahnung, vielleicht einmal die Woche, eher einmal in 2 Wochen, längere Gespräche. Davon wiederum ist vielleicht jedes zweite entglitten. Also landläufig würde man sagen, haben wir uns gestritten. Und da sind dann solche Dinge gefallen, wie ich einmal meine Frau gefragt habe, warum sie nicht versucht hat, im Wege der Notwehr das Messer zu nehmen und versuchen, in den Wanz zu rammen oder sowas. Ja. Und da war sie natürlich empört und hat geweint und so. Und diese Abende gab es. Und das war, das weiß ich auch noch, ein ganz anderer Zusammenhang. Da waren wir nämlich mit Freunden in einem Lokal, saßen draußen und plötzlich brach es aus mir raus. Man hat mir meine Frau weggenommen, ja. Akut war Angstthema, akut war Misstrauen-Thema und Dissoziation, also immer wieder dieses Gefühl, ich bin nicht mehr in der Welt. Dann mit einer Zeitverzögerung von 10 Wochen war Depression-Thema. Also dieses Vermissen von, dieses nicht wissen, wie es weitergeht, diese Leere, diese Schuldzuweisung, so ich habe versagt und so weiter, dieses ganze Bündel. Ne? Die Gefühlslage, das ist wie ein Tritt voll in den Unterleib. So. Und da bricht man zusammen, da keucht man und versucht Atem zu holen, aber da weint man nicht. Ja. Das kommt viel, viel später. Das war eine Also ganz unaussprechliche Leere, auch eine total leere Situation. Ja, so muss es Leuten gehen, die schwere Depressionen haben. Also man ringt sich ein Wort nach dem anderen ab. Das ist jeweils wie einen 100-Meter-Lauf zu machen oder so. Man weiß aber, man muss, es geht nicht anders. Und alles ist unglaublich traurig und anstrengend und unfassbar auch so, unfassbar. Immer wieder dieses, das passiert gar nicht wirklich hier. Ja, ich wache gleich auf oder so. Jetzt kommt gleich jemand und sagt, war alles ein April-Scherz. So. Aber derjenige, der kommt natürlich nicht. Ja. Dann wurde mir klar, das war auch sehr schlimm. Viele Männer haben ja so diese Urangst, dass ihre Frau, ihre Mutter, ihre Tochter, ihre Schwester sowas passiert. Ich auch. Ich habe darüber schon als Jugendlicher viel nachgedacht, was ich dann täte. Das waren also alles dann so Gewaltfantasien, wie man sie in der Videothek ausleihen kann. Ja. Und es wird einem schlagartig klar, nichts davon ist wahr. Es ist alles völlig anders. Das geringste Problem ist der Täter. Was sich da breit macht, ist nicht der Trieb zurückzuschlagen, die Aggressivität, weil ich kann nur sagen, sie kommen an so einen Täter überhaupt nicht ran. Also der ist, wie ich immer sage, besser bewacht als der Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist eine Fantasie, kommen gar nicht ran, selbst wenn sie wollten. Der Winter 2009 auf 2010, das war, glaube ich, der richtige Tiefpunkt. Also wo ich vor lauter Depressivität nicht mehr wusste, wohin. Es gab so Tage, wo ich mich wirklich gezwungen habe, aufzustehen. Ich musste mich zwingen, weil ich wusste, wenn ich nicht aufstehe, ist das der Anfang vom Ende. Dann gab es auch so Phasen, wo ich dachte, du kommst um eine stationäre Aufnahme gar nicht rum. Das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Dieser Prozess, der war für mich wahnsinnig angstbesetzt. Es war ja zwischen Tat und Prozess, sind 11 Monate ins Land gegangen und in diesen 11 Monaten alle Varianten durch. Meine liebste Variante war eigentlich, ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Und was mich dann bewogen hat, überhaupt hinzugehen, war die Vorstellung, ich wollte nicht, dass ein Richter urteilt, so über Aktenzeichen so und so und so. Sondern ich dachte, es ist schon, ich möchte, dass ein Richter mich sieht. War mir ganz wichtig. Dessen ungeachtet war die Frage, gehe ich jetzt hin oder gehe ich nicht hin, war im Prinzip bis eine Stunde vor Prozessbeginn noch völlig offen. Haften geblieben ist dieser Moment, bis der Täter dann so reingeführt wurde, dieses Warten auf und immer denken, ich möchte jetzt raus, ich möchte weglaufen, oder der Boden senkt sich gleich ab oder so. Und Sicherheit habe ich eigentlich erst gewonnen, als er dann reingeführt worden war und mich so anguckte und ich zurückguckte, so lange, bis er wegguckte. Das war ganz entscheidend. Ganz schlimm fand ich dieses, dass der Richter mich nach vorne gerufen hat und ich die Fotos von meinem Büro ansehen musste. Und der mich dann eben fragte, ob das Blut vorher schon an den Schränken gewesen sei. Er müsse mich das eben fragen, so aus prozessualen Gründen. Oder eigentlich immer noch so ein anderes Bild sind diese jungen Polizisten, die da rumstanden, den Täter zu bewachen. So jung. Was ich auch völlig irritierend fand, wenn wir mal auf Toilette mussten oder sowas, ne? Oder ich eine rauchen wollte oder was weiß ich. Und wir sind rausgegangen und dann haben die Polizisten immer sofort einen Kreis um den Täter gemacht, damit weder mein Mann noch ich auf die Idee kommen, ihn da irgendwie anzugreifen. Das fand ich auch cool. Das fand ich halt so komisch, weil lassen mich da ewig lange in diesem blöden Büro mit dem Idioten schmoren, ne? Und wenn es darum geht, den Täter zu schützen, waren sie aber irgendwie alle da. Merkwürdiges System. Dieses Urteil war mir eigentlich egal. Auch die Höhe war mir egal. Mein Mann und ich, wir haben im Vorfeld des Prozesses hatten wir x Auseinandersetzungen, eben um die Frage, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin und so. Unter anderem auch um die Strafhöhe, weil ich habe ihm immer gesagt, das ist mir völlig egal. Das konnte mein Mann überhaupt nicht nachvollziehen. Also das Allerwichtigste überhaupt war, da hinzugehen und die Erfahrung zu machen, dass er wegguckt. Dass er meinen Blick nicht standhält, weil in dem Moment hatte ich wieder so ein bisschen meiner Macht zurück. Das war wichtig. Ob der jetzt, was hat er gekriegt, 13 Jahre, 9 Monate und Sicherungsverwahrung, das ist ja schon ordentlich, aber das war für mich eigentlich relativ egal. Brief an einen ehemaligen Kollegen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Es ist auch lange her, seit wir das letzte Mal miteinander telefoniert haben. Ich habe dich angerufen. Deine Stimme klang anders als sonst und du hast mir sofort Vorwürfe gemacht. Du hast gesagt, du könntest nicht verstehen, wieso ich die Menschen, die ehemaligen Kollegen, so fertig gemacht hätte, vor Gericht so platt gemacht hätte. Das waren deine Worte. So hast du es ausgedrückt. Ich habe niemanden platt gemacht. Ich habe nur Fragen gestellt. Und zwar den Leuten, die in den 7 Stunden, in denen ich unter Todesangst immer wieder vergewaltigt worden bin, ihre Arbeit nicht so gemacht haben, wie sie sie hätten machen müssen und sollen. Das habe ich dir erklärt. Ich habe dir auch erklärt, dass solche Fragen erlaubt sein müssen, wenn einer Frau inmitten eines Hochsicherheitsgefängnisses unter Augen und Ohren vieler Sicherheitsfachleute das passiert, was mir passiert ist. Solche Fragen müssen erlaubt sein. Ich habe lange genug im Gefängnis gearbeitet. Auch mir sind Fragen gestellt worden, wenn ich Fehler gemacht habe. Du verstehst das nicht, weil du Teil eines Systems bist, das beschlossen hat, die Art von Fehlern, die mich mein altes Leben gekostet haben, zu ignorieren. Eines Systems, das beschlossen hat, das Opfer habe sich gefälligst wie ein Opfer zu verhalten, nicht wie eine Täterin, nicht wie eine Anklägerin. Und du verstehst das nicht, weil du noch nie aus einem Leben, das du liebtest, gestoßen worden bist. Ich hoffe auch, es passiert dir nie, weil du nämlich schon aus viel nichtigeren Anlässen tief verzweifelt gewesen bist. Das weißt du. Und ich weiß es auch. Viele Leute haben, wenn ich so erzählt habe, wo ich arbeite, was ich tue, mit wem ich was tue, haben dann eher so gesagt, ja und toll und so die üblichen Fragen, wie geht's einem als Frau dann und so weiter und so fort. Das ist so das, was mir gesagt wurde. Dass es jede Menge Ressentiments gab, das ist auch mal klar. Ich möchte mal, das ist jetzt eine sehr rüde Ausdrucksweise und trotzdem werde ich das jetzt so genau ausdrücken. Einer meiner Cousins arbeitet im Gefängnis in Niedersachsen und ich zitiere, jetzt wie gesagt, das ist ein Zitat, das entspricht nicht meiner üblichen Wortwahl. Er sprach: Jede Frau, die freiwillig ins Gefängnis geht, um da zu arbeiten, will nur mal ordentlich durchgevögelt werden. Zitat meines Cousins, Mitte 30, uniformierter Dienst, Justizvollzugsanstalt. Also solche Leute gibt es natürlich, ne? Wo es dann heißt, ja, und eine Frau, die sowas macht, die muss ihren eigenen Sadismus, ihre Machtfantasien an Männern ausleben und so weiter und so fort. Also da gibt es schon die tollsten Theorien. Also hinterm Rücken eher, ne? Der Tag, an dem ich mein altes Leben verloren habe, jährte sich zum ersten Mal. Ich habe im Dom eine Kerze angezündet. Ein Dank für 365 Tage des Überlebens. Ansonsten war es ein ganz normaler Tag. So verdächtig normal und so täuschend ungefährlich, dass ich am darauffolgenden einen Brief an den geschrieben habe, für den sich nichts geändert hatte. Ein anderes Gefängnis, ein anderer Haftraum, ein neues Opfer in der Erinnerung, andere Opfer vielleicht schon im Blick. Wer weiß das schon? Ansonsten alles beim Alten. Die Namen der erwähnten Personen habe ich unkenntlich gemacht. Die können nichts dafür. Aber das ist das einzige Zugeständnis, zu dem ich bereit bin. Ich war lange Zeit der Ansicht, dieser Brief ginge nur den, der mir mein altes Leben genommen hat und mich etwas an. Diese Annahme ist falsch. Es gibt keine Privatheit zwischen Täter und Opfer. Leid ist öffentlich. Die Abrechnung auch. Scham muss man sich leisten können. Man muss sich auch leisten können oder bereit sein, den Preis für die Scham zu zahlen. Nämlich Depressionen zu haben, die Schultern hochzuziehen, den Kopf sinken zu lassen, niemanden in die Augen gucken zu wollen, Stoßgebete gen Himmel zu schicken, hoffentlich kriegt keiner raus, was mit dir passiert ist und so weiter und so fort. Wenn man den Preis bezahlen möchte, okay, ich wollte ihn nicht zahlen. Und ich habe in meinem Leben, also ich habe viele Fehler gemacht, ich hatte immer eine relativ große Klappe, ich war immer relativ selbstbewusst, was sicherlich auch vielen Leuten tierisch auf den Wecker gegangen ist. Aber ich war jedenfalls nie jemand, der sich so klein macht. Nie. Und ich fand diese schambesetzte Rolle, die passte nicht zu mir. Das war nicht ich, das wollte ich nicht. Und lieber stecke ich Prügel ein für, ach was ich, ne, jetzt geht die an die Öffentlichkeit und Selbstverständlichung und so weiter. Lieber das, ist mir alles lieber, wenn Leute mich im Grund und Boden kritisieren. Aber ich möchte nicht vorm Spiegel stehen müssen und mir selber schon nicht mehr in die Augen sehen können vor lauter Scham. Das will ich nicht. Sie haben mich nicht zerstört, K. Und egal in welchem Gefängnis und unter welchen Bedingungen Sie den Rest Ihres Lebens verbringen, die anklagenden Blicke ihrer Opfer werden sie begleiten. Auch die stummen Fragen der vielen Menschen, die sie angelogen und enttäuscht haben, werden immer da sein. Die der Lebenden und die der Toten. Und bei einer Verlegung, wohin auch immer, wird ihre Geschichte ihnen vorauseilen und schon auf sie warten. Und auch in dem unwahrscheinlichen Fall einer Entlassung werden sie erwartet. Egal wann, egal wo. Sie werden erwartet. Und dem können sie nicht entgehen. Vergessen Sie das nie, K. Fühlen Sie sich zu keiner Zeit und an keinem Ort sicher. Also es gibt ja durchaus Stimmen im Nachgang, die dann auch gesagt haben, naja gut, die wusste ja, wo sie arbeitete und das ist so das Risiko und so weiter. Das sind dann immer die ganz hellen Köpfe. Ich habe diese Frage mit meinem Mann auch lange, lange Stunden rauf und runter diskutiert. Weil er immer sagte, gut, gibt es Feinde? Hattest du Feinde, die sagten, gut, lasse mal das schmoren. Ich glaube es nicht. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, das war jetzt so ein gezieltes, ne, eben, was macht die sich hier breit in diesem Revier und was arbeitet die mit Sexualstraftätern? Jetzt kriegt sie mal die Quittung. Es gibt bestimmt Menschen, die so denken. Aber dass das jetzt die Verhandlungstaktik oder diese ganzen polizeilichen Einsatzfehler erklärt, so weit möchte ich nicht gehen. Brief an den Täter. Protokoll einer Geiselnahme. Ein Feature von Roswitha Kraus. Es sprachen Anja Leis, Jonas Beck und Andreas Potulski. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Petra Pellott. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.